Zeitlupe, wo die Faust mich traf. Augen und Kiefer, blau bis schwarz. Wurden von den Bullen noch ausgefragt, doch ich schwör, keiner von uns hat ausgesagt. Ich war mitgehangen, mitgefangen. Schneller als du blinzeln kannst, fängt irgendjemand sinnlos an. So sind wir Kids im Hinterland. Wir waren immer falsche Zeit, falscher Ort. Elternhaus, kein Support. Auspuff schallt durch das halbe Dorf. Einmal gewonnen und zweimal verloren. Yeah. Steine schmeißen durch Rewe Scheiben und wegrennen war unser Sport. Jeden Tag dieselben Fehler machen und am nächsten nochmal von vorn. Falsche Zeit, falscher Ort, du weißt, wir waren da. Sind dabei, doch keiner war's, wenn uns jemand fragt. Nehm alles mit, gut oder nicht, ist uns egal, was morgen ist. Denn auf den Trümmern dieser Stadt stehen unsere Namen. Falsche Zeit, falscher Ort, du weißt, wir waren da. Sind dabei, doch keiner war's, wenn uns jemand fragt. Nehm alles mit, gut oder nicht, ist uns egal, was morgen ist. Denn auf den Trümmern dieser Stadt stehen unsere Namen. Zeitlupe, wo die Flasche traf, an meiner Stirn das Glas zerbrach. Tunnelblick und Schock, der Start, Blaulicht weckte die ganze Nachbarschaft. Es waren sechs von denen, drei von uns. 1:1 die gleichen Jungs. Streit im Suff mit keinem Grund. Jeder Blick ne Beleidigung. Wir waren immer falsche Zeit, falscher Ort. Freitagabend nix vor. Mundmische, Fanta Korn. Tank auf Reserve, sechs Mann im Ford. Yeah. Mit großer Fresse vor der Haltestelle rumstressen war unser Sport. Jede Nacht dieselben Fehler machen und die nächste nochmal von vorn. Falsche Zeit, falscher Ort, du weißt, wir waren da. Sind dabei, doch keiner war's, wenn uns jemand fragt. Nehm alles mit, gut oder nicht, ist uns egal, was morgen ist. Denn auf den Trümmern dieser Stadt stehen unsere Namen. Falsche Zeit, falscher Ort, du weißt, wir waren da. Sind dabei, doch keiner war's, wenn uns jemand fragt. Nehm alles mit, gut oder nicht, ist uns egal, was morgen ist. Denn auf den Trümmern dieser Stadt stehen unsere Namen.